aus dem Winter meiner Seele. Nur ein kleiner Schritt genügt und ich gehe auf neuen Wegen. Jetzt aus Fahrtleben, aus dem Winter meiner Seele. Nur ein kleiner Schritt genügt und ich gehe auf neuen Wegen. Let's go!